Nach der Verfassung in der Sowjetunion kann ja jede Republik und hat das Recht dazu, aus der Sowjetunion austreten. Und jede Republik kann von diesem Recht Gebrauch machen. Sehr ernst hat man schon darüber diskutiert, aber natürlich, es könnte sehr schwierige Folgen haben, würde sehr neue, schwierige Probleme aufstellen. Und die ökonomische Lage, die jetzt in der Zeit, wo Baltikum zur Sowjetunion gehörte, war, wird auch gestört. Auch wenn man berücksichtigt die militärische Lage, auch das Gleichgewicht, das jetzt in Europa herrscht. Und berücksichtigt muss ja werden, dass in baltischen Republiken auch russische Bevölkerung lebt, die auch Russisch spricht. Aber ich glaube nicht, dass die Situation sich so weiter voranschreitet, dass es schon ein Krieg droht. Herr Professor Narinski, wenn die Sowjetunion bereit ist, den Hitler-Stalin-Pakt zu annullieren, müsste man dann nicht, wenn die Balten das wünschen, den baltischen Republiken auch ihre Unabhängigkeit wieder zurückgeben? Ich denke, egal wie wir diese Geschehnisse vom Jahre 39 oder 40 beurteilen, aber wir können nicht das Rad der Geschichte zurückdrehen und können nicht wieder die Grenzen wiederherstellen. Ich glaube auch, dass diese Völker nicht zu allen Bedingungen bereit sind. Zum Beispiel, dass Litauen nicht alle Gebiete an Polen zurückgeben. Das scheint mir unglaubwürdig. Schönen Dank, Professor Narinski. Nicht nur Falin, auch der zurückhaltende Historiker soeben haben es klar gemacht, ein Ausstieg der baltischen Republiken aus der Sowjetunion als Folge einer eventuellen Annullierung des Hitler-Stalin-Paktes ist von Moskau nicht vorgesehen. Wie das mit dem Wunsch der Esten, Letten und Litauer friedlich zu vereinbaren ist, kann noch aufregend werden. Professor Narinski erwähnte zum Schluss Polen. Dieses Land wurde von Hitler und Stalin geteilt, aber es wurde nach dem Krieg wieder ein eigener Staat. Der DDR fallen in diesen Wochen Millionenwerte zu, denn aufgrund einer Anordnung vom September 1958 erhebt sie Besitzanspruch auf das von Flüchtlingen zurückgelassene Vermögen. So kommen vor allem die Autos, die Trabants, Wartburgs und Ladders, die DDR-Bürger in Ungarn zurücklassen, wenn sie in den Westen flüchten, unter staatliche Verwaltung. Der Staatssicherheitsdienst, so meint ein ehemaliger DDR-Bürger, mache wahrscheinlich die Autos zu Dienstwagen. Die anderen Kraftfahrzeuge werden auf dem Gebrauchtwagenmarkt angeboten. Zu dieser besonderen Art von sozialistischem Eigentum einige Gedanken von Eduard Neumeier. Die Massenflucht von DDR-Bürgern über Ungarn steht im Brennpunkt des politischen Interesses. Wie es oft ist, wenn die Scheinwerfer auf ein Ereignis gerichtet sind, werden dann auch Details sichtbar, die über die Hauptsache vergessen werden. Die Hab- und Rachsucht der kommunistischen DDR-Führung lenkt die Aufmerksamkeit nun doch auf eine solche nur scheinbar nebensächliche Angelegenheit. Die DDR hat von Ungarn die Aushändigung von über 300 Autos gefordert, die DDR-Bewohner in Ungarn haben stehen lassen. Einmal davon abgesehen, dass 300 Autos in einem Staat einen Reichtum darstellen, wo Lieferfristen 10 und mehr Jahre betragen, wo Gebrauchtwagen, bald sofort erhältlich, das Mehrfache eines Neuwagens kosten, ist der Vorgang deshalb bezeichnend, weil die Denkweise kommunistischer Machthaber geradezu symbolisch deutlich wird. Dass sie die Menschen, ihre Untertanen, wie ehedem die Feudalherren als ihr Eigentum, als Leibeigene betrachten, fühlen sich die Herrschaften auch als die Eigentümer dessen, was diesen geflüchteten Menschen gehört. Was sie haben, hier also das Auto, ist sozusagen eine Leihgabe, die zwar vom Geld der Bürger gekauft ist, die ihm aber dennoch nicht gehört, jedenfalls dann nicht, wenn er sich also undankbar erweist, dass er dem Staat den Rücken kehrt. Das Auto ist dieser Denkweise nach also Eigentum des Staates. Das gilt natürlich auch für andere Dinge. Für das Haus, das einer vielleicht einmal von seinen Eltern geerbt hat. Es fällt den Machthabern zu. Für den Fernseher, der zurückbleibt, konfisziert. Sparkonten entzogen. Dies ist die Praxis in einem Staat, der nicht einmal den Zugriff von zurückgebliebenen Kindern, Geschwistern auf die Gegenstände zulässt. Der Gedanke, es sollte das Eigentum den Geflüchteten in Gottes oder in Marxens Namen nachgeschickt werden, der unterstellt gar ein Ausmaß an Menschlichkeit, das diesem System nun wirklich nicht eigen ist. Trost spendet in dieser Sache das Verhalten Ungarns. Noch vor ein paar Jahren wäre es selbstverständlich gewesen, dass Ungarn entsprechend seinem Vertrag mit der DDR ertappte Republik Flüchtlinge ausgeliefert hätte, mitsamt deren Habe. Aber Ungarn hat sich mittlerweile auf einen Pfad begeben, der zum Rechtsstaat führen soll. Und dazu gehört eben auch das Umdenken über die Beziehung Bürger-Staat. Und was hat Ungarn verlauten lassen? Man müsse damit rechnen, dass die Flüchtlinge im Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland ihre Eigentumsrechte geltend machen. Die könnten sich im äußersten Falle in Haftungsansprüche gegen den Staat Ungarn äußern. Auch hat man in Budapest verlauten lassen, es werde geprüft, ob die Autos nicht sozusagen versteigert und der Erlös nach Abzug von Standgebühren und Zoll an die Geflüchteten ausgezahlt werde. Dass man in Ungarn so denkt, macht den Reformprozess dort glaubwürdig. Der DDR-Führung kann es allenfalls ein weiterer, abstoßender Beleg dafür sein, wie heruntergekommen die ungarischen Kommunisten sind. In Warschau nimmt zur Stunde das Parlament, stimmt zur Stunde das Parlament über den neuen Ministerpräsidenten ab. Die Autoren des 230 Seiten umfassenden Friedensgutachtens 1989 haben sich vorzugsweise auf den Ost-West-Konflikt, den Frieden in Europa und die Sicherheitssituation in der Bundesrepublik Deutschland konzentriert. Gegliedert ist die Untersuchung in vier Teile, nämlich in positive Entwicklungen, in negative Entwicklungen, in offene Fragen und in Empfehlungen. Egon Bahr, Leiter des Hamburger Friedensforschungsinstitutes, nennt auf der positiven Habenseite an erster Stelle das INF-Abkommen, die Mandate für die Verhandlungen in Wien, sowohl über konventionelle Abrüstung wie vertrauensbildende Maßnahmen. Positiv sind zu vermerken die einseitigen Schritte der Sowjetunion und ihrer Verbündeten, der Reformprozess in Osteuropa, der Besuch Gorbatschows und die Eindämmung oder Beendigung regionaler Konflikte, Irak, Iran an erster Stelle, aber auch Namibia. Sorgen bereitet dagegen den Wissenschaftlern der Fortgang der waffentechnischen Modernisierung. Unbezweifelbar, dass Aufrüstung weitergeht und man darf nicht verkennen, dass insbesondere auf dem Gebiet der atomaren Rüstung wir am Ende der Vereinbarungen des INF-Vertrages unter Umständen mehr Atomwaffen haben werden oder Atomsprengköpfe haben werden als vorher. Negativ ist auch zu vermerken, dass es bisher nicht gelungen ist, zu einem Durchbruch zur chemischen Abrüstung zu kommen. Negativ, wenn Sie so wollen, ist nun die Entwicklung in Osteuropa auch zu erwähnen unter dem Gesichtspunkt, dass sie Risiken beinhaltet. Zu den offenen Fragen zählt laut Studie unter anderem, dass in Wien zwar über den Abbau der konventionellen Streitkräfte verhandelt werde, aber die vorgesehenen Kürzungen verminderten nur, beseitigten jedoch nicht die Fähigkeit zum Überraschungsangriff und zur Großoffensive. In deren Umstände wird strengstes Stillschweigen eingehalten. Weder über den Zeitpunkt noch über den Ort, wo der höhere Offizier des DDR-Nachrichtendienstes seinen Frontwechsel vollzogen hat, ist etwas bekannt. Nur wenn man danach fragt, ob dieser Fall mit dem Überlaufen des ehemaligen Oberleutnants im Ostberliner Ministerium für Staatssicherheit, Werner Stiller, vergleichbar ist, kann man erfahren, dass es durchaus Parallelen gäbe. Stiller war am 19. Januar 1979 mit einer Fülle von Geheimmaterial über den S-Bahnhof Friedrichstraße nach West-Berlin gekommen. Aufgrund seiner Unterlagen konnte damals der DDR-Spionage durch die Verhaftung von zahlreichen Spionen eine fühlbare Schlappe beigefügt werden. Allerdings konnten sich damals auch 15 mutmaßliche Agenten rechtzeitig in die DDR absetzen. Deshalb ist der bundesdeutsche Verfassungsschutz in Alarmbereitschaft versetzt worden, um die im Verdacht der Spionage stehenden Personen einer schärferen Beobachtung auszusetzen. Gerd Lotze, Bonn. Über Riga nach Tallinn. Und was können Sie heute uns jetzt sagen, die Bilder, die Sie noch im Kopf haben, was hat Sie am meisten beeindruckt? Ja, am meisten hat mich beeindruckt, wie diszipliniert diese unglaubliche Aktion abgelaufen ist. Immerhin die größte Demonstration, die je auf dem Territorium der UdSSR stattgefunden hat. Ich habe, wie gesagt, die Menschenkette in Riga, in der Hauptstadt von Lettland, beobachtet. Und noch 10 Minuten vor 7, vor 19 Uhr, dem eigentlichen, dem Moment der Bildung der Kette, konnte man zwar sehr viele Menschen im Zentrum von Riga sehen, aber nichts deutete darauf hin, dass schon wenige Minuten später mit Punkt 7 Uhr Glockenschlag vom Dom von Riga sich plötzlich diese Kette bildete, sich quer durch die Stadt zog, den gesamten Verkehr zum Erliegen brachte und die Menschen ruhig und gefasst eine Viertelstunde an ihrem Platz ausharrten. Viele haben die alte lettische Nationalhymne gesungen, die in dieser Zeit im Radio übertragen wurde. Etwa alle 100 Meter sah man eine Fahne, eine alte lettische Nationalfahne in Rot, Weiß, Rot. Und die Menschen waren sichtlich ergriffen von diesem Moment. Gestern war ja nun, und das war auch der Anlass, der Jahrestag des Hitlerstaates, an dem aber auch klar wurde, dass Gorbatschow überhaupt nicht daran denkt, die Balten in eine echte Unabhängigkeit zu entlassen. Ist das den Balten nach Ihren Beobachtungen eigentlich so bewusst oder ist das Prinzip Hoffnung nicht doch überwiegend? Das Prinzip Hoffnung ist überwiegend und die Balten sind sich bewusst, dass da den Weg, den sie eingeschlagen haben, dass das ein sehr schwerer Weg sein wird. Sie finden ihre politischen Interessen vertreten durch die drei Volksfronten in Tallinn, in Riga und in Vilnius und mit unterschiedlicher politischer Stärke wirken diese drei Volksfronten zunächst einmal darauf hin, dass bei den Regionalwahlen im Herbst sie die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten in dem neuen Parlament stellen werden und dann werden sie politische Forderungen an die UdSSR stellen, die, so ist jedenfalls meine Überzeugung, mit einer Reihe von Zwischenschritten über eine Föderation, über eine Veränderung der sowjetischen Verfassung, über größere Rechte innerhalb des sowjetischen Staatsverbandes letztendlich darauf hinauslaufen, die volle staatliche Souveränität der drei baltischen Staaten zu erlangen. Das ist also Hoffnung, aber aus Ihrer Sicht als Moskauer Zentralkorrespondent, der Sie die Politik von Gorbatschow natürlich sehr gut kennen, glauben Sie wirklich, dass Gorbatschow und die Seinen sich darauf einlassen werden? Nein, ich glaube nicht, dass es in einem Schritt durchzusetzen sein wird. Auf der anderen Seite ist ganz klar, dass die Balten nicht gewillt sind, einen auf lange Sicht einen weiteren Kompromiss zu machen. Das Ganze läuft entweder auf eine Konfrontation mit der Gewalt, mit der Zentralgewalt in Moskau hinaus, eine Konfrontation, die Gorbatschow ganz sicher zu vermeiden suchen wird, denn sie würde ihm international schaden, seinem Ansehen und der Ansehen der Sowjetunion schaden. Und auf der anderen Seite wird es einen langen Prozess auch der Veränderung innerhalb der Sowjetunion geben, an dessen Ende eine Situation steht, die im Augenblick noch niemand voraussagen kann. Und die klugen Politiker im Baltikum, die setzen eben auf diese innere Reform, auf diese innere Entwicklung in der Sowjetunion. Und sie rechnen sich aus, dass die Sowjetunion, so wie sie heute besteht, an der Jahrtausendwende mit Sicherheit nicht mehr bestehen wird. Gleichzeitig gibt man sich gegen den polnischen und ungarischen Demokratiebazillus immun. Hören Sie Klaus Bölling, der sich mit den Reaktionen der DDR-Führung auf die Flüchtlingswelle beschäftigt. Es ist an diesem Wochenende über jeden Zweifel klar. Selbstkritisches Nachdenken, gewissenhafte und dann natürlich auch schmerzhafte Ursachenforschung wird von den Inhabern der Macht in der DDR rundum verweigert. Selbstgewiss und selbstgerecht erneuert die Partei, die dort allein zu bestimmen hat, ihren Führungsanspruch, obwohl so viele der Geführten ihr die Legitimation entzogen haben durch das Verlassen des Landes oder durch die innere Abkehr von ihrem Staat, mit dem sie sich zeitweilig und aus freien Stücken zu identifizieren bereit gewesen sind. Verweigert wird von der SED das Gespräch mit den Menschen, die in ihrer Heimat bleiben wollen und an einer besseren, offenen Gesellschaft trotz aller Enttäuschungen mitzuarbeiten bereit sind, immer noch. Dieses Gespräch wird nicht zugelassen, weil die Oberen in Partei und Staat jede Regung von selbstständigem Denken als in ihrer Sprache subversiv missverstehen und sogleich die berühmte Machtfrage aufgeworfen sehen. Gestern erst hat ein Mann namens Wolfgang Schneider im Parteiblatt Neues Deutschland beschrieben, was in den Köpfen der alten Männer im Politbüro und in den Köpfen der machthungrigen FDJ-Karrieristen vor sich geht. Ein schier gewaltiger Akt der Verdrängung der Wirklichkeit. Er hat das natürlich ganz anders ausgedrückt. Er redet, als lebte er auf einem anderen Planeten, von Kräften, die den Sozialismus beseitigen und durch den Kapitalismus ersetzen wollen und die, wie er sagt, objektiv bestrebt seien, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges und der sozialistischen Revolution auf deutschem Boden in Frage zu stellen. Eine wahrhaft unheilige Allianz sieht dieser Ideologe gegen die DDR aufmarschieren. Fantastisch. Es sind immer die anderen, genau wie damals nach dem 17. Juni 1953, die ein scheinbar blühendes Staatswesen unterhöhlen und dessen zufriedene, ja glückliche Bürger mit den heimtückischen Parolen eines schnöden Materialismus in den Westen locken wollen. Wie lange noch will die Führung der SED mit diesem geistigen Selbstbetrug leben? Die Antwort, bedrückend genug, lautet lapidar, solange es eben geht. Und, täuschen wir uns nicht, die Chancen der alleinherrschenden Partei stehen so ungünstig nicht, die musealen Strukturen noch für eine lange Weile zu konservieren. Die DDR-Führung kann sich gegenüber allen Rufen nach reformerischen Veränderungen taubstellen, denn jene unheilige Allianz, über die sie lamentiert, die gibt es ja nur in ihrer Fantasie. Sie ist nicht wirklich bedroht. Die Bundesregierung sorgt sich wegen der Massenflucht und benennt die traurigen Gründe dafür. Aber sie widersteht der Versuchung, irgendwelchen Druck auf den Honecker-Staat auszuüben. Nicht anders verhalten sich die Parteien im Bundestag. Und auch Gorbatschow, dem die SED doch die eigentliche Schuld an der von ihr höllisch gefürchteten Diskussion über Pluralität zumisst, auch der Sowjetführer kann Honecker nicht in den Arm fallen. Ihm werden die Sendboten aus Ost-Berlin klarzumachen versuchen, dass Glasnost und Perestroika in der DDR unvermeidlich Turbulenzen verursachen könnten, vor denen sich dann auch die Sowjetunion zu fürchten hätte. Das ist die verrückte, aber in sich durchaus schlüssige Logik der SED-Argumentation. Wenn wir, die SED, etwas Bewegungsfreiheit einräumen, werden die Menschen das nicht genug finden und nach mehr Freiheitsraum verlangen. Das aber schmälert unausweichlich das Machtmonopol der Partei. Wir, die SED, sind also die einzige Kraft, die den Status quo garantieren kann. Und an dem, wenig verehrter Genosse Gorbatschow, wirst doch auch du nicht ernsthaft etwas ändern wollen. So geht das Reden der heillos Verstockten. Mit dieser Schreckensvision einer imaginären fünften Kolonne sollen alle mundtot gemacht werden, die bloß etwas freier atmen wollen und ja nicht im Traum daran denken, an der Tatsache zu rütteln, dass es zwei Staaten auf deutschem Boden gibt und lange noch geben wird, die doch nichts anderes wollen als eine DDR, die ohne Repressionen auskommt, die die Menschen als Partner, als mündige Bürger ernst nimmt und sie zu kritisch-schöpferischer Mitwirkung motiviert. Wenn die Politbüroherren das endlich zuließen, wenn sie sich doch noch von ihrer schrecklichen Bunkermentalität verabschiedeten und von der Wahnidee, dass überall böse Feinde lauern, die ihr den gar ausmachen wollen, dann, aber nur dann, hätten sie noch eine Chance. Doch es sieht nicht so aus, als werde auch nur ein einziger der alten Männer demnächst begreifen, dass der Prozess der Entstabilisierung der DDR von ihnen selber betrieben wird. Der Klassenfeind, dem sie alles anlasten wollen, ist so real wie der tibetanische Schneemensch. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow soll sich heute besorgt über die Entwicklung im Baltikum geäußert haben. Dies erklärte ein Mitglied der litauischen Volksfront in Vilna nach einem Gespräch mit dem Chef der litauischen kommunistischen Partei Brazauskas. Gorbatschow hatte zuvor mit Brazauskas über die Lage in den drei baltischen Republiken telefoniert. Dabei ging es offenbar auch um die Erklärung des Zentralkomitees der KPdSU, in der am Wochenende vor Nationalismus und Separatismus in den Ostseerepubliken gewarnt worden war. Die Stellungnahme findet im Baltikum bisher offenbar nur die Unterstützung der Kommunistischen Partei Lettlands. In einem am Abend veröffentlichten Kommuniqué hat das lettische Zentralkomitee die Erklärung aus Moskau als sehr wichtig für die gesamte Republik bezeichnet, meldete die amtliche Nachrichtenagentur TASS. Auch die amerikanische Regierung hat zu der Kritik der KPdSU Stellung genommen. Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte heute in Washington, die USA unterstützten nachdrücklich die friedlichen Bemühungen der baltischen Völker, die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal zurückzugewinnen. Die Ereignisse aus dem Baltikum wiederholen sich in Moldawien, einer der kleinsten Sowjetrepubliken an der Grenze zu Rumänien und erst seit dem Zweiten Weltkrieg Teil der Sowjetunion. Hermann Krause zu Aktion und Reaktion. Einen Tag bevor der oberste Sowjet von Moldawien über das neue Sprachengesetz entscheidet, hat sich die Situation in der an Rumänien grenzenden Republik weiter zugespitzt. Bei der gestrigen Demonstration, zu der die Nationale Bewegung für die Perestroika aufgerufen hatte, versammelten sich auf dem zentralen Leninplatz in der Hauptstadt Kischinjew Menschen aus allen Teilen der Republik. Über die genaue Zahl der Teilnehmer herrscht nach wie vor Unklarheit. Die Pravda spricht von Zehntausenden. Nach Angaben der Veranstalter kamen aber an die 500.000 zusammen. Ziel der Demonstranten, die Durchsetzung ihrer Forderungen nach Aufwertung der moldawischen Sprache, die sie zur Amtssprache erheben wollen. Außerdem fordern sie die Einführung der lateinischen Schrift und die Rücknahme des kyrillischen Alphabetes. Diese Forderungen sind eingebettet in ein ganzes Paket weiterer Vorstellungen, die alle eine Richtung haben, nämlich mehr Unabhängigkeit von Moskau durchzusetzen. Wie in den baltischen Staaten haben sich die in den letzten Jahrzehnten zugezogenen Russen in der sogenannten Interfront organisiert. Sie bestreiken zurzeit angeblich an die 100 Unternehmen in der gesamten Republik aus Protest eben gegen jenes Sprachengesetz, durch das sie sich diskriminiert fühlen. Ebenso wie die Balten werden auch die Moldawier wegen ihrer Autonomieforderungen hier in Moskau scharf verurteilt. Die heutige Pravda bezichtigt sie der nationalen Verblendung. Auf die Emotionen des Separatismus setzend, versuchten gewisse Kräfte an die Macht zu gelangen. Diese Nationalisten hätten die Moldawier dazu verführt, auf der Kundgebung Russen raus zu schreien, schreibt die Pravda. In ihrer antisowjetischen Haltung würden sie dabei von den Massenmedien unterstützt. Den Russen aber sei kein anderes Mittel als die Arbeitsniederlegung geblieben, erklärt in einem Interview einer der Streikführer. Weder im ZK noch in der Kommunistischen Partei Moldawiens hätte man Verständnis für ihre Probleme gezeigt. Die Nicht-Moldawier machen ein Drittel, nämlich an die 1,5 Millionen Menschen der Gesamtbevölkerung aus. Wie die Reformbewegungen stehen auch die russischen Interfronten mit ihren Nachbarorganisationen in den baltischen Republiken in engem Kontakt. Die wechselhafte Geschichte dieser nur 33.000 Quadratkilometer großen Republik ist von Besetzungen und Okkupationen gekennzeichnet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der westliche Teil, nämlich Bessarabien, Rumänien zugesprochen. Östlich des Flusses Dniester, der die Republik teilt, gründete sich 1924 die autonome Moldawische Republik. 1940 musste Rumänien sein Gebiet im Gefolge des Hitler-Stalin-Paktes wieder zurückgeben. 1941 marschierten die rumänischen Truppen ein. 1944 wurde es dann wieder von der Sowjetunion zurückerobert. Zu Beginn des letzten Jahres entbrannte der Sprachenstreit dann vollendend. So erscheint die größte Zeitung nur in moldawischer Sprache, ebenso 70% der Radiosendungen. Beliebteste Fremdsprache ist im Übrigen Französisch. Das Plazett des großen Bruders in Moskau in Gestalt des KGB-Chefs hat der neue polnische Ministerpräsident Mazowiecki zwar, doch innenpolitisch wäre ihm an einer Verständigung mit den heimischen Kommunisten über die Zusammensetzung des Kabinetts im Augenblick sicher mehr gelegen. Und wenn diese Hürde genommen ist, wartet die katastrophale Wirtschaftslage, warten Schwierigkeiten mit dem Apparat. Aus Warschau, Reinhold Vetter. Tadeusz Mazowiecki, der neue Premier, hatte ja in seiner ersten Pressekonferenz erklärt, mit Sicherheit werde es keine Hexenjagd geben. Doch nun ist zu beobachten, dass viele Bedienstete im Regierungsapparat dieser Ankündigung kaum Glauben schenken. Wer weiß, so ein Direktor im Industrieministerium, ob Mazowieckis Leute später so handeln werden, wie der Premier sich das vorstellt. Ängste und Befürchtungen werden laut, es herrscht eine Stimmung des Kofferpackens und Aktenverbrennens. Viele vermuten, die neuen Herren wollten so vorgehen wie die alten. Gesinnungsprüfungen vornehmen, Loyalitätserklärungen verlangen, Entlassungen verfügen. Gerade im Medienapparat, besonders bei Hörfunk und Fernsehen, steht so mancher mit dem Rücken zur Wand. Dies allerdings kommt nicht überraschend, waren doch die Medien immer ein besonderes Objekt der ideologischen Ausrichtung. Gleichzeitig ist deutlich erkennbar, wie die guten Journalisten dort mehr und mehr die neuen Chancen nutzen. Bestes Beispiel dafür ist die Mannschaft der polnischen Tagesschau, die jetzt zeigen kann, was wirklich in ihr steckt. Langweilige Pflichtbeiträge über PVAP-Aktivitäten sind weit in den Hintergrund gerückt. Ganz generell stellt sich die Frage, welchen Charakter die Vereinigte Arbeiterpartei künftig annehmen wird. Was passiert mit ihren Zellen und Gruppen in den großen Betrieben, im Verwaltungsapparat? Wird man diese überhaupt noch dulden? Bislang bestand ihre Aufgabe darin, Schaltstellen zu besetzen und Anweisungen auszuführen. Überhaupt haben die meisten Kader die Fähigkeit eingebüßt, politisch und fachlich innovativ zu wirken. Aber genau das wird man in Zukunft von ihnen verlangen. Nicht umsonst gibt es deshalb auch in der Solidarität eine Diskussion über die Zukunft des Apparats. Noch vor ein paar Wochen hatten viele Freunde Wawensas mit dem Hinweis auf die Renitenz des Apparats gegen eine Regierungsbeteiligung votiert. Jetzt steht man vor der Aufgabe, selbst Kaderpolitik zu betreiben, wie ein Kommentator der oppositionellen Tageszeitung Gazeta Wyborcza dies in der heutigen Ausgabe formuliert hat. Er plädierte gegen revolutionäre Maßnahmen. Die alte Nomenklatura dürfe nicht durch eine neue ersetzt werden. Notwendig sei die Überwindung alter Vorurteile und Gewohnheiten. Die Staatsbeamten müssten die Gewissheit haben, dass es tatsächlich keine Hexenjagd geben werde. Andernfalls, so die Schlussfolgerung, sei die angestrebte Regierungskoalition bald am Ende. Verzögert sich, offensichtlich haben warnende Worte aus Moskau Wirkung gezeigt. Wie im Baltikum legten Angehörige der russischen Minderheit in Moldawien die Arbeit nieder, protestierten so gegen die Sprachenpläne. Hermann Krause aus Moskau schildert die jüngste Entwicklung. Während dem Obersten Sowjet von Moldawien heftigst über die Verabschiedung des neuen Sprachengesetzes, wonach das Moldawische zur Amtssprache erhoben werden soll, debattiert wird, weitet sich in der Republik der Streik aus. Wie die Nachrichtenagentur TASS mitteilt, haben nun auch Eisenbahner die Arbeit niedergelegt, und zwar in den Städten Bezaj und Venderi. Die Zahl der im Eisenbahnsektor Streikenden wird auf über 1000 beziffert. Mehrere Dutzend Züge wurden nicht abgefertigt. Nach offiziellen Angaben befinden sich damit mehr als 80.000 Arbeiter im Streik. Allerdings hatten die Eisenbahner, so der stellvertretende Eisenbahnminister Nikiforov, zugesichert, den Transport verderblicher Ware zu garantieren. Nikiforov betonte, dass aus seiner Sicht der Streik nicht, wie die Anhänger der Moldawischen Volksfront behaupten, von den Direktoren gesteuert wird, sondern von der Belegschaft ausgeht. Er bedauert, dass dieser Streik auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in die angrenzenden Republiken hat. Bereits am letzten Samstag hat es in der Hauptstadt Chisinau einen einstündigen Warnstreik der Eisenbahner gegeben, mit dem Ziel, eine Verschiebung der Debatte im Obersten Sowjet bis nach dem ZK-Plenum zur Nationalitätenfrage zu erreichen. Nach Auskunft des Gewerkschaftsorganes Trut geht es den Eisenbahnern gar nicht mehr darum, das Moldawische als Amtssprache zu verhindern. Sie fordern vielmehr, dass die russische Sprache als Kommunikationsmittel zwischen den in Moldawien lebenden verschiedenen Nationalitäten bestehen bleibt. Dies sei aus ihrer Sicht besonders im Arbeitsalltag der Eisenbahner unabdingbar. Auf der am letzten Sonntag stattgefundenen Demonstration der Volksfront in Chisinau war das Russische als Sprache der Okkupanten bezeichnet worden. Ein Redner aus dem Baltikum entschuldigte sich dafür, dass er sich nicht in einer anderen Sprache verständlich machen könnte. Wie sehr sich das Klima zwischen den Moldawiern und den zugezogenen Russen mittlerweile verschlechtert hat, zeigt auch eine andere Tatsache. So beklagt der in Chisinau stationierte Korrespondent der Pravda, Georgi Abscharenko, dass er aufgrund seiner Berichterstattung aus der Republik ausgewiesen worden ist. Weiterhin wurde ein Vertreter der Nachrichtenagentur TASS, deren Zentrale in Moskau ist, von Pressekonferenzen ausgeschlossen, behauptet Abscharenko, und spricht von moralischem Terror gegenüber der russischen Bevölkerung. Die Russen machen 35% der Bevölkerung in der Moldau-Republik aus. In den Industriestädten wie in Tiraspol allerdings liegt der Anteil bei 87%. Sie hörten Informationen am Abend. Es ist nicht üblich in der DDR, irgendetwas Persönliches aus dem Kreis der Führungsfunktionäre zu verlautbaren oder gar die Privatsphäre beschreiben zu lassen. Presse hat dort hochoffiziell eine sehr eigene Aufgabe, als kollektiver Organisator, nämlich als Agitator und Propagandist. Und insofern leben die Mitbürger denn auch weitgehend jeweils von Gerüchten, eben auch über Krankheiten. Es sei denn, wie bei Honecker, es lässt sich gar nicht mehr vermeiden. Seit er Anfang Juli vorzeitig den Warschauer Paktgipfel in Bukarest verlassen musste, wegen einer akuten Gallenblasenerkrankung, wie es damals hieß, wurde zumindest mitgeteilt, nach stationärer Behandlung habe Erich Honecker planmäßig seinen Jahresurlaub angetreten, bestätigt wurde schließlich auch eine Gallenblasenoperation vor 2 Wochen und nun ist nur noch von Genesung die Rede und die kann lange dauern. Eine Genesung zumal, die nach Darstellung Ostberlins langsamer vorangeht als ursprünglich angenommen. Trotzdem, alles andere ist vorerst Spekulation. Die unbestätigten Informationen etwa über Gallenblasenkrebs, Kreislaufbeschwerden und Gedächtnisschwund. Dafür freilich gibt die SED ihre Informationspolitik wegen den Raum selber frei. Aber man sollte immer noch vielleicht hinzufügen, wenn man behauptet, der erste Mann im zweiten deutschen Staat ist offensichtlich schwerer erkrankt, als man bisher geglaubt hat. Sicher dürfte sein, dass bei der Sondersitzung der Volkskammer samt Originalübertragung morgen Mittag Honeckers Platz frei bleibt. Und so viel steht inzwischen auch fest, er wird den obligatorischen Messerundgang am Sonntag in Leipzig nicht anführen. Stattdessen, wie vor 2 Jahren schon einmal, der Ministerratsvorsitzende Willi Stoff. Die Gesprächsabsage an Berlins regierenden Bürgermeister Walter Momper ist bereits seit gestern bekannt. Telefongespräche zwischen Kanzler Kohl und dem Staatsratsvorsitzenden über das Flüchtlingsproblem kamen nicht zustande. Seinen letzten öffentlichen Auftritt im DDR-Fernsehen hatte Honecker am 14. August, vor fast 3 Wochen also. Und zwar vor Mikroelektronikern aus Erfurt, die entgegen der ursprünglichen Absicht eigens nach Ost-Berlin reisen mussten. Sehr gesund sah er damals nicht aus. Aber die Politik sollte gesund aussehen, mit einer Art Durchhalteparole. Mit unseren Leistungen verbinden wir die wissenschaftliche technische Revolution mit den Vorzügen des Sozialismus, dem Ausbau unserer Sozialpolitik und zugleich stellen wir unter Beweis, dass das Triumphgeschrei westlicher Medien über das Scheitern sozialistischer Gesellschaftskonzeptionen nicht das Geld wert ist, wofür es ausgegeben wird. Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Kein Vermächtnis etwa schon, diese Weisheit des August Bebel, aber so etwas wie ein Auftrag. Es gehe bitteschön alles seinen sozialistischen Gang. Vor 2 Tagen hat sich Erich Honecker, per Zeitungsanzeige sozusagen, für die Gratulationen und die Genesungswünsche anlässlich seines 77. Geburtstages am Freitag letzter Woche bedankt. Ausdrücklich freilich mit dem Hinweis, dass er dadurch in der Überzeugung bestärkt würde, den vom 11. Parteitag der SED beschlossenen Kurs erfolgreich zu verwirklichen. Insofern, wenn schon nicht als Person, so ist doch Honecker mit seiner Politik immer noch präsent. Die Anzeichen mehren sich, dass in Kürze eine große Anzahl DDR-Bürger aus Ungarn über Österreich in die Bundesrepublik ausreisen können. Dafür sprechen Hinweise etwa auf die Bereitstellung von Transportmitteln in Österreich ebenso wie Vorbereitungen zur Unterbringung der Menschen hierzulande. Was sich aus Budapest zu dieser Stunde sagen lässt, nun in einem Beitrag von Gábor Kiszely. In Budapester Regierungskreisen scheint die Absicht zu dominieren, endlich klare Verhältnisse in der Flüchtlingsfrage zu schaffen, beziehungsweise entsprechende Akzente zu einer allgemein zufriedenstellenden Regelung zu setzen. Da müssen aber in der Frage der ausreisewilligen DDR-Bürger 2 Probleme voneinander getrennt werden. Zunächst einmal handelt es sich um die Ausreise jener Menschen aus dem anderen Teil Deutschlands, die sich bereits bei den Hilfsstellen des Malteserdienstes und des Roten Kreuzes haben registrieren lassen. Ihre Zahl liegt bei über 1500. Da die Registrierung bis zur Stunde anhält und auch weiterhin stark zuzunehmen scheint, ist eine genauere Angabe nicht möglich. Soll ihr Problem in den nächsten Tagen entsprechend gelöst werden, so stellt sich die Frage nach dem Schicksal jener Personen, die sich demnächst melden werden. Es halten sich in Ungarn nach wie vor mehrere tausend DDR-Urlauber auf, von denen sich viele zum Bleiben entschließen könnten. Dieser Prozess hat auch schon zum Teil begonnen. Die Hilfsdienste bereiten sich auf einen entsprechenden Einsatz vor. Und da fängt auch schon die Schwierigkeit mit der Lösung des 2. Problems an. Bis zur Stunde ist es nämlich noch ungewiss, ob die DDR nun wirklich die Ausreise ihrer Bürger nach Ungarn einschränken will. Vor dem Abflug Außenminister Horns heute Vormittag nach Ost-Berlin hatte das Budapester Außenministerium diesbezüglich nur widersprüchliche Informationen gehabt. Eine offizielle Mitteilung lag allerdings nicht vor, umso mehr wurde der baldige Ausreisestopp nach Ungarn befürchtet. Im Klartext, die ungarische Regierung steht jetzt vor der Aufgabe, entsprechende Maßnahmen dafür zu treffen, dass das Problem der sich demnächst meldenden Ausreisewilligen auch humanitär gelöst werden kann, ohne dass Ungarn dabei zu einem Transitland für Osteuropa wird. In Wien, Budapest, aber auch in der Bundesrepublik mehren sich die Anzeichen, dass Ungarn bereit ist, die zahlreichen DDR-Flüchtlinge in den Westen ausreisen zu lassen. Die österreichische Bundesbahn hat einen Sonderzug bereitgestellt und in Bayern und in Nordrhein-Westfalen werden Notquartiere fertiggestellt. Um diese humane Lösung des Flüchtlingsproblems nicht zu gefährden, schweigt man noch in Bonn zu all diesen Spekulationen. Wahrscheinlich hat man der ungarischen Regierung zugesichert, die Lösung nicht durch voreilige Meldungen zu erschweren. Ungarns Außenminister Horn hat heute nämlich, wie letzte Woche in Bonn, auch in Ost-Berlin mit seinem DDR-Kollegen Kontakt aufgenommen. Nach einer Reuter-Meldung soll die DDR jede Zustimmung zur Ausreise ihrer Bürger aus Ungarn verweigert haben. Unser Bonner Korrespondent Frank Walig hat in der Bundeshauptstadt vergeblich versucht, offizielle Bestätigung für die Massenausreise zu erhalten. Den Sprecher des Bonner Außenamtes nervt das ganze Gerede, die Spekulationen um Zugwaggons, Abfahrtszeiten, Flüchtlingszahlen. Dies sei der Sache nicht dienlich, aber auch überhaupt nicht. Nun kommt vom nordrhein-westfälischen Sozialminister Heinemann die Meldung, er rechne für das Wochenende mit bis zu 6.000 DDR-Flüchtlingen, die in diesem Bundesland untergebracht werden sollen. Heinemann forderte den Bund auf, Kasernen oder das leerstehende Gebäude des Verfassungsschutzes für die Unterbringung von Übersiedlern bereitzustellen. Auch die für den Katastrophenfall eingerichteten unterirdischen Hilfskrankenhäuser sollen notfalls genutzt werden. Auf jeden Fall würden die dort gelagerten 30.000 Betten benötigt. Dem Außenamt ist es rätselhaft und schleierhaft, wie Herr Heinemann zu diesen Zahlen kommt und was ihn gewiss sein lässt, dass er sich nicht verrechnet. Woher will er denn 6.000 Flüchtlinge nehmen, heißt es. Ausgangspunkt aller Spekulationen und Gerüchte scheint Österreich zu sein. Dort hieß es von der österreichischen Bundesbahn, man sei aus der Bundesrepublik gebeten worden, Eisenbahnwaggons im grenznahen Raum zu Ungarn bereitzustellen. Aber ein Auftraggeber dieser Bestellung ist in Bonn nicht zu finden. Zumindest gibt sich niemand zu erkennen. Im Presse- und Informationsamt gleich neben der Regierungszentrale an der Adenauer Allee verweist man auf den Sachstand von gestern. Neue Entwicklungen gäbe es nicht, von Eisenbahnwaggons wisse man auch nichts und bestellt habe man die bei den Österreichern auch nicht. Als möglicher Abfahrtstermin für den spekulativen Sonderzug aus Wien geistert der 6. September, Mittwoch nächster Woche also, durch die Meldungen der Agenturen. Es könnte aber auch früher angekoppelt werden. Der Sprecher der Bundesregierung, Minister Klein, hat gestern angedeutet, dass SED-Chef Honecker kranker sein könnte als offiziell zugegeben. In Ost-Berlin hört man zwar immer wieder, dass sich der 77-jährige Staatsratsvorsitzende nach seiner Gallenblasenoperation vor 2 Wochen auf dem Weg der Genesung befindet. Doch wurde sein traditioneller Messerundgang in Leipzig für dieses Wochenende abgesagt. Dadurch haben die Mutmaßungen über den kritischen Gesundheitszustand Honeckers neue Nahrung erhalten. Daran ändern auch die täglichen Erwähnungen Honeckers in der DDR-Presse nichts. Aus Ost-Berlin dazu Ulrich Leithold. Am 8. Juli hatte Erich Honecker vorzeitig den Warschauer Paktgipfel in Bukarest verlassen müssen. Eine Gallenstörung sei der Grund, meldete die Nachrichtenagentur ADN seinerzeit. Nach kurzer stationärer Behandlung einer Gallenkolik habe er am 10. Juli seinen Jahresurlaub angetreten. Planmäßig, wie es hieß. 5 Wochen später war der SED-Generalsekretär und Staatsratsvorsitzende wieder da. Am 14. August ließ er, wie auch schon gelegentlich, aus dem Urlaub mit einem Telegramm in der DDR-Presse von sich hören. Grußadresse an den 8. Parteitag des Nationalen Volkskongresses Guyanas. Vom selben Tag datiert auch sein letzter öffentlicher Auftritt. Empfang für Erfurter Mikroelektroniker mit Übergabe von 32-Bit-Mikroprozessoren. Am nächsten Tag, dem 15., ist im Neuen Deutschland Honeckers Satz vom Sozialismus in seinem Lauf, den weder Ochs noch Esel aufhalten, zu lesen. Außerdem Honeckers Glückwünsche zum 42. Jahrestag der Unabhängigkeit Indiens. 16. August. Honecker gratuliert einem Rat Welt und einer Schwimm-Europameisterin sowie Fürst Franz Josef II. Von Liechtenstein zum Nationalfeiertag. 17. August. Grußtelegramme an die Präsidenten Indonesiens und Gabuns zum Nationalfeiertag, an Schwimmerinnen zum Europatitel. 18. Weitere Glückwunschschreiben an 3 erfolgreiche Sportler. 19. Herzliche Grüße und Wünsche des SED-Generalsekretärs an Abgeordnete und Bürger von Perleberg zum 750. Stadtjubiläum. Glückwünsche zum Unabhängigkeitstag Afghanistans und an 2 Sportler. 21. August. 6 Telegramme an Schwimmeuropameister und Beistandswünsche für die Betroffenen des Grenzzwischenfalls von Walhausen. 22. Meldung im Neuen Deutschland. Honecker habe sich in der vergangenen Woche einer Gallensteinoperation unterziehen müssen und befinde sich auf dem Wege der Besserung. Glückwünsche an den SWAPO-Generalsekretär zum 65. und Deng Xiaoping zum 85. Geburtstag. 23. August. Gruß an den Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses von Guyana zur Wiederwahl. 24. Glückwünsche an Radweltmeister. 25. Grüße nach Uruguay zum Nationalfeiertag, aber kein Wort zu Honeckers 77. Geburtstag. 26. August. Brief Erich Honeckers an Genossenschaftsbauern, Arbeiter der Landwirtschaft und ihre Helfer zum erfolgreichen Ende der Getreideernte. 28. Brüderliche Grüße an den Generalsekretär des ZK der Mongolischen Revolutionären Volkspartei. Außerdem Dankschreiben an die Zollverwaltung der DDR zu deren 37. Jahrestag. Neues Deutschland druckt über fast eine Seite aus der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung einen Beitrag Honeckers über seine Zeit im Widerstand in Oberhausen 1933 und 34 nach. 29. August. Das ND veröffentlicht den Dank Honeckers für Geburtstagsgratulationen und Genesungswünsche von Genossen, Freunden und Bürgern. 30. August. Kein Schreiben des SED-Generalsekretärs in der DDR-Presse. Heute, am 31. Glückwünsche zu den Nationalfeiertagen Malaysias sowie von Trinidad und Tobago, aber kein Hinweis auf den Gesundheitszustand des ersten Mannes der DDR. Alles wartet nun gespannt auf morgen. Die Frage lautet: Wird Erich Honecker an der Sondersitzung der Volkskammer zur 50. Wiederkehr des Beginns des Zweiten Weltkriegs teilnehmen? Die Spekulationen um Honeckers Gesundheit regen auch zum Nachdenken über seinen Nachfolger an. Im überalterten Politbüro bietet sich keiner an, der an die Stelle des SED-Chefs treten könnte. Auch bietet die alte Garde in der Parteiführung wenig Hoffnung, dass es nach Honecker zu Reformen in der DDR kommen könnte, die eine Massenflucht der Bürger, wie sie gerade stattfindet, überflüssig machen könnten. Aus Berlin ein Kommentar von Robert Röntgen. Obwohl man es aus vielen Erfahrungen weiß, ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Politik in der DDR von einem Mann abhängt. Dabei ist Erich Honecker keineswegs ein Alleinherrscher oder ein kraftvoller Führer, eher das Gegenteil. Er ist im Politbüro der Vermittler zwischen den Flügeln, der Ausgleicher unterschiedlicher Standpunkte, der Versöhner streitender Gruppen. Gerade das stärkte seine Position. Aber wenn er einmal nicht da ist, scheint das Politbüro unfähig zu Vernunft und Entscheidungen. Ohne Honecker gewinnt in der Parteiführung jedes Mal die Sicherheitsfraktion um Egon Krenz und Staatssicherheitsminister Mielke die Oberhand. Ihr fällt nie etwas anderes als Unnachgiebigkeit und hartes Zuschlagen ein. Sie benutzte auch die Abwesenheit des kranken Honecker, um die bis dahin praktizierte Lösung für Zufluchtsuchende in der ständigen Vertretung Bonns in Ost-Berlin zu kündigen, die Honecker vor Jahren eingeführt hatte. Wie ernst die Krankheit des SED-Chefs auch sein oder nicht sein mag, es ist offensichtlich, dass ohne ihn das Politbüro funktionsunfähig ist. Einen ständigen Vertreter oder gar einen Nachfolger zu bestellen, ist in der SED nicht üblich. Es erscheint ihrer Führung auch zu gefährlich, weil ein Kronprinz, der zu lange warten muss, vielleicht seiner Karriere etwas nachhelfen könnte. Und so stehen eine Anzahl von Bewerbern um den Posten Honeckers bereit, aber keiner hat bisher eine deutliche Mehrheit. Die Frage ist auch, ob das Politbüro die Nachfolge allein und unter sich ausmachen kann oder ob die mittleren und höheren Ränge der Partei dagegen murren. Denn ein Mann aus dem Politbüro, das dann womöglich auch noch unverändert bliebe, bedeutete die Fortsetzung einer Politik, die zu dem desolaten Zustand der DDR geführt hat. Als Honecker vor 18 Jahren mit sowjetischer Unterstützung Walter Ulbricht absetzte, war die DDR, wie es in der Parteigeschichte heißt, in einem Zustand, der an den damaligen